Ri Yong-il, Leiter der Abteilung für Funkkontrolle des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen der TVRK, richtete am 1. Dezember an François Lanzi, Leiter der Abteilung für Funkwesen der Internationalen Fernmeldeunion, kurz IFU, einen Brief mit folgendem Inhalt. In Zusammenhang mit der groben Verletzung des Artikels 42 der Charta der IFU und des Paragraphes 1 vom Artikel 15 der Funkverordnung der IFU durch die Post- und Fernmeldebehörde Südkoreas hat die TVRK an die Abteilung für Funkwesen der IFU dutzende Male die Berichte über die Verstöße geschickt und von ihr verlangt, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der TVRK hat auch von der Abteilung für Funkwesen der IFU neunmal Antwort bekommen, dass sie die Post- und Fernmeldebehörde Südkoreas auf die Verstöße verwiesen haben soll. Aber die südkoreanische Post- und Fernmeldebehörde strahlt bis heute ununterbrochen auf absichtliche und bösartige Weise in die Richtung der TVRK über vier Kanäle des analogen Fernsehsystems, und zwar die Kanäle 7, 8, 10 und 11 Fernsehfunk aus und schaltet sich schwerwiegend und ernsthaft in die Fernsehkanäle der TVRK. Sie wiederholt diese Verstöße unaufhörlich. In der letzten Zeit hat die südkoreanische Seite die TV-Sendezeit von den bisherigen 16 Stunden auf 20 verlängert, was sehr gefährlich ist. Diesbezüglich fordert das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der TVRK die Abteilung für Funkwesen der Internationalen Fernmeldeunion mit Nachdruck dazu auf, gegen diese Angelegenheit entschiedene und sofortige Schritte einzuleiten.